Erst danach der Krankheit sprach Gott zu Mose. Er sprach auch zu Eliasa, dem Sohn von Aaron. Zweiter zählt alle Männer in Israel. Sie müssen 20 Jahre oder älter sein. Sie müssen im Krieg kämpfen können. Dritter Mose und Eliasa zählten die Männer. Sie waren in den Steppen von Moab. Das war am Jordan, nahe Jericho. Vierter, sie zählten alle Männer ab 20 Jahren. Gott hatte es Mose befohlen. Das waren die Israeliten, die aus Ägypten kamen. Fünfter, Ruben war der erste Sohn Israels. Rubens Söhne waren Hanoch, Palu, Hezron und Karmi. Sechster, von Hanoch kam die Familie der Hanochiter. Von Palu kam die Familie der Paluiter. Von Hezron kam die Familie der Hezroniter. Von Karmi kam die Familie der Karmiter. Siebter, das waren die Familien von Ruben. Es gab 43.730 Männer in diesen Familien. Achter, Palu hatte einen Sohn namens Eliab. Neunter, Eliab hatte Söhne, Remuel, Datan und Abiram. Datan und Abiram waren Anführer. Sie stritten mit Mose und Aaron. Sie stritten auch mit Gott. Zehnter, die Erde öffnete sich. Sie verschlang Datan, Abiram und Korah. Feuer tötete 250 Männer. Das war eine Warnung für alle. Elfter, aber die Söhne von Korah starben nicht. Zwölfter, die Familien von Simeon waren Remuel, Jamin, Jachin, Sera und Sol. Dreizehnter, von Remuel kam die Familie der Remueliter. Von Jamin kam die Familie der Jaminiter. Von Jachin kam die Familie der Jachiniter. Von Sera kam die Familie der Serahiter. Von Sol kam die Familie der Sauliter. Vierzehnter, das waren die Familien von Simeon. Es gab 22.200 Männer. Fünfzehnter, die Familien von Gad waren Zephon, Hagi, Suni, Osni, Eri, Arod und Areli. Sechzehnter, von Zephon kam die Familie der Zephoniter. Von Hagi kam die Familie der Hagiter. Von Suni kam die Familie der Suniter. Von Osni kam die Familie der Osniter. Von Eri kam die Familie der Eriter. Siebzehnter, von Arod kam die Familie der Aroditer. Von Areli kam die Familie der Areliter. Achtzehnter, das waren die Familien von Gad. Es gab 40.500 Männer. Neunzehnter, Judas Söhne waren Er und Onan. Er und Onan starben im Land Kanaan. Zwanzigster, die Familien von Juda waren Sela, Peres und Sera. 21. Peres hatte Söhne, Hezron und Hamul. Von Hezron kam die Familie der Hezroniter. Von Hamul kam die Familie der Hamuliter. 22. Das waren die Familien von Juda. Es gab 76.500 Männer. 23. Die Familien von Issachar waren Tola, Puva, Jasub und Simron. 24. Von Tola kam die Familie der Tolaiter. Von Puva kam die Familie der Puniter. Von Jasub kam die Familie der Jasubiter. Von Simron kam die Familie der Simroniter. 25. Das waren die Familien von Issachar. Es gab 64.300 Männer. 26. Die Familien von Sebulon waren Seret, Ilon und Jalel. 27. Das waren die Familien von Sebulon. Es gab 60.500 Männer. 28. Josefs Söhne waren Manasse und Ephraim. 29. Manasses Sohn war Maschir. Von Maschir kam die Familie der Machiriter. Maschir war der Vater von Gilead. Von Gilead kam die Familie der Gileaditer. 30. Gileads Söhne waren Jeser, Helek, Asriel, Sichem, Semida und Hefer. 31. Von Jeser kam die Familie der Jesreiter. Von Helek kam die Familie der Helekiter. Von Asriel kam die Familie der Asrieliter. Von Sichem kam die Familie der Sichemiter. 32. Von Semida kam die Familie der Semideiter. Von Hefer kam die Familie der Heferiter. 33. Zelophat war Hefers Sohn. Er hatte keine Söhne, nur Töchter. Die Töchter hießen Maler, Noah, Hogler, Milka und Tirza. 34. Das waren die Familien von Manasse. Es gab 52.700 Männer. 35. Die Familien von Ephraim waren Sutela, Becher und Tahan. 36. Sutelas Sohn war Eran. Von Eran kam die Familie der Eraniter. 37. Das waren die Familien von Ephraim. Es gab 32.500 Männer. Das waren die Familien von Josef. 38. Die Familien von Benjamin waren Bela, Aspel, Ahiram, Sufam und Hufam. 39. Von Bela kam die Familie der Beleter. Von Aspel kam die Familie der Aspeliter. Von Ahiram kam die Familie der Ahiramiter. Von Sufam kam die Familie der Sufamiter. Von Hufam kam die Familie der Hufamiter. 40. Belas Söhne waren Ard und Naaman. Von Ard kam die Familie der Aditer. Von Naaman kam die Familie der Naamaniter. 41. Das waren die Familien von Benjamin. Es gab 45.600 Männer. 42. Die Familien von den waren Suham. Von Suham kam die Familie der Suhamiter. 43. Alle Familien der Suhamiter hatten 64.400 Männer. 44. Die Familien von Asser waren Jimna, Jiswil und Bria. 45. Brias Söhne waren Heber und Malkiel. Von Heber kam die Familie der Hebriter. Von Malkiel kam die Familie der Malkieliter. 46. Assers Tochter hieß Sera. 47. Das waren die Familien von Asser. Es gab 53.400 Männer. 48. Die Familien von Naphtali waren Jazel, Guni, Jeser und Silim. 49. Von Jazel kam die Familie der Jazeliter. Von Guni kam die Familie der Guniter. Von Jeser kam die Familie der Jeseriter. Von Silim kam die Familie der Silimiter. 50. Das waren die Familien von Naphtali. Es gab 45.400 Männer. 51. Insgesamt wurden 601.730 Männer in Israel gezählt. 52. Gott sprach zu Mose, 53. Das Land wird an diese Männer verteilt. Jeder Stamm bekommt Land. 54. Stämme mit vielen Männern bekommen viel Land. Stämme mit wenigen Männern bekommen wenig Land. Jeder Stamm bekommt Land nach seiner Größe. 55. Sie sollen das Land durch ein Los verteilen. So bekommt jeder Stamm seinen Anteil. Sie bekommen es nach den Namen ihrer Väter. 56. Das Land wird durch das Los verteilt. Es ist für Stämme mit vielen und wenigen Männern. 57. Das waren die Familien der Leviten, Gerson, Kahat und Merari. 58. Das waren die Familien von Levi, Libni, Hebron, Mali, Musi und Kora. Kahat war der Vater von Amram. 59. Amrams Frau hieß Jochebed. Sie war eine Tochter von Levi. Sie wurde in Ägypten geboren. Sie gebar Amram Aaron, Mose und Miriam. 60. Aaron hatte Söhne Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. 61. Nadab und Abihu starben. Sie brachten ein falsches Feueropfer vor Gott dar. 62. Es gab 23.000 Leviten. Das waren alle Männer ab einem Monat. Sie wurden nicht mit den anderen Israeliten gezählt. Sie bekamen kein Land in Israel. 63. Mose und Eleazar zählten diese Israeliten. Sie zählten sie in den Steppen von Moab. Das war am Jordan, nahe Jericho. 64. Keiner von den alten Männern war noch da. Mose und Aaron hatten sie früher gezählt. Sie zählten sie in der Wüste am Sinai. 65. Gott hatte gesagt, sie werden in der Wüste sterben. Nur Kaleb, der Sohn von Jephunne, und Josua, der Sohn von Nun, lebten noch.